Erster Esa tat gute Dinge. Er tat, was Gott gefiel. Zweiter, er zerstörte die fremden Altäre. Er machte die heiligen Steine kaputt. Dritter, er sagte zum Volk, sucht Gott. Haltet euch an seine Regeln. Vierter, er entfernte die falschen Opferplätze. Das Land hatte Frieden unter ihm. Fünfter, er baute starke Städte. Es gab keinen Krieg. Gott gab dem Land Ruhe. Sechster, er sagte, wir bauen Städte mit Mauern. Gott gab uns Ruhe. Sie bauten mit Erfolg. Siebter, Asa hatte viele Soldaten. Es waren 300.000 aus Juda und 280.000 aus Benjamin. Achter, Sera aus Kusch kam mit vielen Soldaten. Er hatte 1 Million Männer. Neunter, Asa zog ihm entgegen. Die Heere trafen sich im Tal Zephata. Zehnter, Asa betete, Herr, hilf uns. Wir vertrauen auf dich. Kein Mensch ist stärker als du. Elfter, Gott schlug die Feinde. Die Soldaten aus Kusch liefen weg. Zwölfter, Asa verfolgte die Feinde bis Gera. Alle Feinde starben. Die Soldaten nahmen viel Beute mit. Dreizehnter, sie eroberten die Städte bei Gera. Die Menschen hatten Angst vor Gott. Sie nahmen viele Sachen mit. Vierzehnter, sie nahmen Zelte und viele Tiere mit. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück.